Get your hands together and we're gonna start the party. Wochenende. Es gibt Action und Fun ohne Limit. Say yeah! Say yeah! Hallo Nachtschwärmer! Seid gegrüßt! Die Party Police ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Wahnsinn! Wir haben 22 Uhr 11. Hallo Nachtschwärmer, ganz neu der Song. Schlicht und einfach One heißt die Gruppe. Muffet. Wir haben natürlich jede Stunde ein Gewinnspiel. Unser Doppel-Internet-Gewinnspiel heute. Und mit meinem Freund, der Schuhverkäufer, wie hieß er denn wieder? Sagt dir der Name Al Bundy was? Ja, ja, genau. Tokai, Stadtmeister, 4 Touchdowns in einem Spiel. Oh. Mit dem hatte ich heute ein Hühnchen zu rupfen, ganz klar. Al, sag mal, hallo zum Nachtschwärmer. Ich bin Bundy. Al Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Er hat nämlich in meinem Computer rumgefrimmelt und das Gästebuch gelöscht. Al, lass die Finger weg vom Computer. Computer zerstören das ganze Land. Computer und Frauen. Die sind sehr vergleichbar, Al, weil du bei allen beiden nicht weißt, wie man sie anmacht. Ich bin an beiden nicht interessiert. Ja. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Gewinnspiel ist gerade die Frage, läuft nur fürs Internet nach Schöner. Wer keinen Internetanschluss hat, hat natürlich ein Problem jetzt. Am besten geht er in den nächsten Internetshop und www.charlie2000.de, auf das Gästebuch. Da eintragen, da ziehen wir heute noch den Gewinner. Und nachher geben wir noch den Gewinner von der letzten Woche bekannt. Auch ganz neu, Tony H. zu Future. Ach schon mal, letzte Woche hatten wir im Internet gefragt, welche Person das ist, die Blonde, die da abgebildet war. Und niemand hat es rausbekommen. Aber es war auch schwierig. Es ist nämlich eine Eislaufprinzessin, habe ich gesagt. Tanja Schewtschenko ist das gewesen, oder? Heute haben wir wieder jemanden Neuen drin, ihr müsst wieder erraten. Eine Schauspielerin. Und das auch ins 8. Gästebuch. Wir müssen es wieder vollkriegen. Erl hat es aus Versehen gelöscht. Schuhverkäufer, mit dir bin ich sauer. Die Kirche ist das Nächste, wo die Bandys keinen Zutritt haben. Ehrlich, warum? Ja, aber das Autobahnverbot tut echt weh. The best music coming up. Wahnsinn! Radio Regenbogen. Showtime. Into my brain. My Brain, das ist eben eine heimische Produktion von Jean-Luc, auch Martin genannt, aus dem Kreis Rastatt. So, hallo, hallo, ich bin jetzt gelandet im Kaiserstuhl und zwar beim Heiko, genannt Bananashow, ja? Heiko, du bist dran. Ja, Nachtschwärmer, hört her, es ist nicht gelogen. Heiko Bananashow ist auf Radio Regenbogen, eurem Radio von hier mit der besten Musik. Fünf Interpreten, ihr zuhören kriegt. Also, da war einmal I'm Still Waiting von Sascha featuring Young Dinay, Stranded von Natalie Imbruglia, The Boy Is Mine von Brandy and Monica, Dreams von Nana und Ain't No Sunshine von For The Cause. Hey, das ist richtig. Eine CD bin ich. Super. Danke fürs Mitmachen. Super. Das war einsame Spitze. Es fetzt, wenn man Gewinner ist, und das sind wir doch alle. Von hier mit der besten Musik, Radio Regenbogen. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos. Dich hör ich immer wieder. Der macht den besten Sound. Charlie 2000. Wer ist so gut gelaunt? Als ob das gar nichts wäre. harten Ritt ein verdammt gutes Programm. Ihr könnt wegrennen! Ihr könnt euch verstecken! Radio. Das gibt's nicht! Doch, das gibt's. Radio Regenbogen. Ein echter Knaller. Ah, gleich geht's los mit uns. Der Rhythmus treibt die Herzen an, wie kann's auch anders sein? Steht alle auf, macht alle mit, wer tanzt schon gern allein? Das Eis zerbricht, der Blutdruck steigt, die Tanzmusik macht froh. Denn jetzt kommt sie, die sensationellste Farbe, am schönsten Tanzmann schwingt. Betray themselves. The sound from this CD has been processed by the RSS system, which delivers amazing psychoacoustic sensations. In order to feel the full effect, please position yourself equidistantly from your loudspeakers. Unser Gewinnspiel steht wieder kurz bevor. Wir suchen wieder fünf Interpreten in dem nachfolgenden Zusammenschnitt, der jetzt hier kommt. Left or right. From in front or from behind. Now close your eyes. Die Teilnehmer bitte Aufstellung nehmen. Denn gleich gibt's tolle Preise zu gewinnen. Oh! Wahnsinn! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start frei! Sexual healing when I hold you. your hand, then I guess this feeling you're the only one. Feel so proud, sweet, sweet girl, your love is all around. Da bin ich ein paar Jahre zurückgegangen, aber die kennen doch alle noch, die Songs, oder? Kelly, Assistentin, Blondie, sag mal die Telefonnummer hier durch. Oh mein Gott, ich hab die Nummer vergessen. Ach, Kelly, bitte. Oh Gott, oh Gott. Das hab ich dir schon 100 Mal gesagt. Elle, das ist deine Tochter. Die hat tatsächlich einen gültigen Schulabschluss. Ja, wie zu dem komme, ich auch wissen. Fuck, das ist deine Schwester. Gibt's dich wirklich? Oder haben sie dich runtergebeamt vom Planeten Bimbo? Ja, genau. Und wenn's so ist, gibt's da noch mehr wie dich? Das möchte ich nicht beantworten. Kelly, Menschenskind, schäm dich. Vielleicht bin ich einfach im Dummsein gut. Und das muss dann wohl reichen. Sicher würde ich mich besser fühlen, wenn es auch nur einen Menschen geben würde, der dümmer ist als ich. Ja, kenn ich. 0138. 8000. Nonstop. Ruf an. Ich bin heiß. Was wird denn hier gespielt? Hä? Jetzt anrufen. Ruf mich jetzt gleich an. Ja. Rittenstrolch. Darf ich auch mitmachen? Ja. Wir werden es dir schon beibringen. Jetzt anrufen. Das Special am Freitagabend bei Radio von hier. Radio. World. Welcome to the world of the music instructor. Instructor. Instructor. Instructor. Instructor. let you jump on this bungee. Miss Thing, let me see you swing. Super Sonic, Spitzmeister. Better yet, baby, don't forget. You can hit me up on the internet. This is the... Oh, Nachtschwimmer, ich hab da noch ein paar Hard Transmania von Frank Kinnern. Super los, also ihr könnt heute entscheiden, entweder normale Maxi oder die Hard Transmania. Also für alle House- und Trans-Freunde. Die ist also in voller Länge durchgemixt mit ganz tollen Songs. Also ihr könnt euch entscheiden. So, wen habe ich jetzt in der Leitung? Ich grüße den Markus aus Lörrach. Hallo, Charlie. Hallo. Hast du mir 5 Minuten reden, Markus? Jo. Ich höre und wir alle. Eurythmics, Dr. Ja. Alban, DJ Popo, NSYNC, Backstreet Boys und M-People. Ein absoluter Lachschlager! Hey! Markus, das ist richtig, bleib dran! Hoi! Super! Und gewonnen! Recht zum Volltreffer! Now the party started right! Woo! Spitze! Your destiny depends upon your own decisions and where the ultimate weapon is your mind. Attention! You are now entering an imaginary world where secrets lay hidden at every turn and nothing is as it seems. Enter the game. Enter the game. Sessions. You have made it to the second level of this game. Hallo Nachtschwester. Enter the game. Enter the game. Ganz neu Virko heißt die Gruppe The Game. Spitzenmäßig. Ich muss leider reingehen, weil jetzt kommt das hier. Jetzt kommt die Werbung. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Von Süd nach Nord, von Ost nach West. Überall stößt man auf Charlies Nest. Er lockt euch und geniert auf heiße Spuren. Und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. Hör gut zu und mach dich frei. Hier geht's ins Wochenende, seid ihr auch okay? Natürlich!

super, Casey, Love Simulation. Mich stimuliert ist das auch. Al, dich auch? Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Glaubst du wohl selbst nicht. Heute ist er schlecht drauf nach Jamar. Ja, ich habe ihn ja rund gemacht. Weil er hat mir ja das 8. Gästebuch letzte Woche gelöscht. Ja? Ja, ja. Eine echte Nachtschwärmer-Sendung. Ich bin schon eingeschlafen. Immer die leeren Versprechungen, ja. Ich meine, warum willst du auch bei mir sein, wenn du pennst, ne? Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch, alles. Bloß nicht langweilig. Everybody sing this song, wanna be

So, vielen Dank, die RNG-Karten sind alle weg. Nächste Woche machen wir noch ein paar. Super! Die geballte Ladung für Leute mit Power. Radio Regenbogen. Pharaoh, Winnetou und Old Shatterhand. Freunde. Oder Haji, Halef, Oma und dergleichen. Du verpasst haben. Fast täglich erreichen uns Briefe und Anrufe begeisterter Karl-May-Fans, die den ersten Teil der Endlos-Romanserie Winnetou verpasst haben und nun wissen möchten, wie sich der edle Häuptling der Apachen und sein Blutsbruder Old Shatterhand eigentlich kennengelernt haben. Deshalb nun auf vielfachen Wunsch Winnetou 1. Old Shatterhand. Winnetou. Wir kennen uns nun schon so lange. Seit gestern. Oh, mir kommt es schon vor wie vorgestern. Ah, mir auch. Und deshalb wollte ich gerade vorschlagen, dass wir ab jetzt vielleicht einfach du sagen. Was? Wie wunderbar, mein Freund. Darauf lass uns eine Flasche Piccolo öffnen. Super Idee, komm, mach auf. Ich heiße Winnie. Und ich bin der Old. Prost. Old, du bist wirklich mein allerbester Kumpel. Und du hast wunderschöne Haare, Winnie. Lass uns unsere Freundschaft auf ewig besiegeln. Gib mir deine Hand, Bruder. Aber gern, hier. Aua! Ja, sag mal, haben sie dir ins Gehirn geschissen? Mir in den Arm zu schneiden, das blutet doch wie Sau. Nun reck dich ab, das nennt man bei uns eine Blutsbrüderschaft. Und das nennt man bei uns einen Schlag in die Fresse, du Arschloch. Ach was, und das ist ein Tritt in die Eier, du Schwürte. Na, warte, ja. Pissrothaut. Ja. Meine Perücke. Du Scheißtyp. Schmecke meine Perücke. Das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Ein echter Knaller. Five, six, seven, eight, and back. Jetzt haben wir die Auflösung hier nach von unserem Internet-Gewinnspiel. Einmal muss man ja rauskriegen, wie hieß die Gruppe. Das war schwierig, oder? JBO war das, ganz klar. Und dann die andere, die Blondine, die ehemalige Manta-Tussi, das war die Tina Roland. Genau, wir haben den ersten Gewinner, Rolf Künzli. Es ging also nur übers Internet, dieses Gewinnspiel. Langenthal, Schweiz. Hallo, Schwitz. Und da haben wir nochmal Schwitz. Die Lotti Gwitter. Lotti Gwitter aus Baselland, Schweiz. Hat auch gewonnen. Gratulation. Nachschauen, ihr könnt auch unter der Woche ins Internet rein und mir einen Gruß schreiben oder aufs Gästebuch und so weiter. Oder wenn ihr eine Frage habt. Ich lasse Erl jetzt nicht mehr ran. Der hat uns ja letzte Woche das Gästebuch Nummer 8 vollkommen mit Hunderten von Einträgen getillt. Echt? Ich könnte ihm den Kragen rumdrehen. Ich meine, Erl, du hast keine Ahnung vom Computer, geschweige vom Schuhverkaufen. Und dann machst du in dem Teil darum. Das kannst du nicht machen, ne? So. Deswegen müssen wir das Buch, das achte Gästebuch wieder füllen, ha? Erl. Das wollen wir doch mal sehen. Den werde ich Bescheid stoßen. Nein, nein, nein. Hallo, El Bandi hier. Ja, der nie Trinkgeld gibt. Kinder, zieht euch sofort um und holt einen Baseballschläger. Du holst jetzt keinen Baseballschläger. Du sitzt in die Ecke und verhältst dich ganz ruhig, Erl. Okay, kein Problem. Dann unterhalte ich mich eben selbst mit einem meiner anspruchsvollen Hobbys. Mach das. 2. Das waren dann wieder mal 4 Stunden mit Charlie 2000 ins Wochenende. Bis nächsten Freitag, Nachtschwimmer. Und nächsten... Oh ja, Bad Bundy, wie sieht's aus? Du wirst es nicht glauben. Nächsten Samstagabend habe ich einen Schuss bei einer Puppe, die das Wort Nein nicht mehr gesagt hat, seit sie das letzte Mal gefragt wurde, ob sie schon mal Nein gesagt hat. Ehrlich, das kann ich fast nicht glauben. Aber wir werden es ja dann hören. Wir werden es dann gleich erfahren dann. Al, wie sieht's aus mit deiner anspruchsvollen Hobbys? Machst du ein trübes Gesicht? Was ist los? Wieso bist du so still auf einmal? Schuhverkäufer. Schuhverkäufer, warum bist du so still? Ich muss jetzt mit der roten Plage schlafen. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Das Wetter von hier: in der Nacht kühlt es ab auf 4 bis 1 Grad. Im Schwarzwald kann es glatt werden, also 8 geben Autofahrer. Am Tage soll es wieder regnen, in den Höhenlagen sogar als Schnee. Die Temperaturen liegen bei 8 Grad am Rhein, 4 Grad im Schwarzwald und Odenwald. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt feuchte 80%. Und die weiteren Aussichten: Sonntag und Montag kälter mit vereinzeltem Schneefall, vor allen Dingen in den Mittelgebirgen. Und tschüss.